NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute. 5. Juni 2012. Der Todestag des amerikanischen Schriftstellers Ray Bradbury. Am Anfang war das Wort. Am Ende kommt das Feuer. Es war eine Lust, Feuer zu legen. Das Messingrohr in der Hand, die Mündung dieser mächtigen Schlange, die ihr giftiges Kerosin in die Welt spie, fühlte er das Blut in den Schläfen pochen. Und seine Hände waren die eines fantastischen Dirigenten, der eine Symphonie des Brennens und Sengens aufführte, um die kärglichen Reste der Kulturgeschichte zu tilgen. Auf seinem schweren Kopf der Helm mit dem Zeichen 451. So beginnt der erfolgreichste Roman von Ray Bradbury. Der Titel des Buches Fahrenheit 451 steht sogar auf seinem Grabstein. Es hat eigentlich nichts an Aktualität verloren. Das meint Dr. Stefan Schuster-Eder, der die Dystopie aus dem Jahr 1953 gerade mit Anglistikstudenten der Universität Bonn besprochen hat. Die Dystopie ist eine Welt, die dem Leser als negativ erscheint. Da möchte der Leser nicht wohnen. Der Leser identifiziert die dystopischen Elemente im Buch mit seiner eigenen Realität. Auf den ersten Blick haben Realität und Roman Fahrenheit 451 wenig gemeinsam. Die Hauptfigur, der Feuerwehrmann Montag, macht das Gegenteil von dem, was Feuerwehrleute gemeinhin tun. Er löscht keine Brände, er legt sie, er verbrennt Bücher. Das Buch ist nicht mehr modern, es entspricht nicht dem Stand der Technologie, die jetzt über ganz andere Wege Geschichten vermittelt oder Themen vermittelt. Es steht für Komplexität, es hat etwas Negatives. Es gibt ja dem Konsumenten selber die Freiheit, die Informationen zu verarbeiten in einer Geschwindigkeit, die ihm passt oder nicht passt. Und das ist natürlich gefährlich. Das Lesen ermöglicht Nachdenken, elektronische Berieselung nicht. Die Technologie ist sehr stark von Unterhaltung geprägt. Es gibt diese Screens, also das sind so wandgroße Fernseher, die auch ganze Zimmer ausfüllen, also auch dreidimensional, die Menschen ja mit ihrem ganzen Körper in diesem Raum konsumieren. Man beschäftigt die Leute mit Wettbewerben. Wer am meisten Liedtexte auswendig kennt oder Hauptstädte aufzählen kann und dergleichen. Man stopft ihnen den Kopf voll unverbrennbarer Tatsachen, bis sie sich zwar überladen, aber doch als Fundgrube von Wissen fühlen. Dann glauben sie, denkende Menschen zu sein und vorwärts zu kommen, ohne sich im Geringsten zu bewegen. Es wird sehr viel über Emotionen auch in diesen Sendungen, die da gemacht werden, kommuniziert. Es wird überhaupt nicht reflektiert. Ne? Informationen oder Bilder, die stark auf Emotionen ansprechen, und das ist es. Es wäre verfehlt, ihnen so glitschiges Zeug wie Philosophie oder Soziologie zu vermitteln, um Zusammenhänge herzustellen. Das führt nur zu seelischem Elend. Das wahre Elend entsteht gerade durch die Flut von unzusammenhängenden Informationen und Emotionen. Sie führt dazu, dass die Menschen vergessen, was wirklich wichtig ist. Sie verlieren am Ende sogar ihre Identität. So wie Montags Ehefrau. Das sieht man ganz, ganz wunderbar an der Stelle, wo sie sich nicht mehr daran erinnern kann, wann sie ihren Mann eigentlich kennengelernt hat. Die Information ist verloren gegangen, ist quasi gelöscht worden, weil Geschichte oder auch Erinnerung hat ja keine Relevanz mehr, weil man braucht es ja nicht, man kann ja alles, was man haben will, jederzeit abfragen, bekommen, da braucht man sich ja nicht dran erinnern. Und das ist so auch einer der Momente ganz am Anfang vom Buch, wo Montag sehr schockiert ist, weil ihm das auch nicht mehr so ganz einfällt, wo er eigentlich seine Ehefrau kennengelernt hat. Durch diesen Schock und durch eine ungewöhnliche Begegnung ändert der Feuerwehrmann sein Leben. Er beginnt selbst zu lesen und bricht schließlich aus. Der Impuls kommt durch eine weitere Figur, die wir nur ganz am Anfang der Geschichte kennenlernen. Das ist Clarisse, eine Nachbarin von Guy Montag, ein junges Mädchen, das er abends auf dem Weg nach Hause von der Arbeit trifft. Gute Nacht. Sie wandte sich zum Gehen. Dann schien ihr etwas einzufallen und sie kam zurück, um ihn neugierig anzustaunen. Sind Sie glücklich? Bin ich was? Aber Clarisse war schon weg, lief im Mondschein davon. Sachte ging die Haustür zu. Ja, sie hat so dieses zündende Element, wenn wir sowieso beim Feuer sind. Sie stellt ihm Fragen, sie erzählt so von ihrem eigenen Leben, dass sie Sachen in Frage stellt, die eigentlich nicht in Frage gestellt sind, dass sie auch keine Freunde hat und deswegen auch so eine Außenseiterfigur ist. Und dieses Gespräch führt eigentlich dazu, dass Montag selber anfängt, das zu tun, was man nicht tun soll, zu reflektieren, über sein Leben nachzudenken, über die Rolle von Büchern nachzudenken. Und so beginnt diese Entwicklung, die uns dann durch die Geschichte führt. Dass ausgerechnet ein Feuerwehrmann im Zentrum der Handlung steht, das ist tief in der Kindheit von Ray Bradbury verankert. Ich bin in Waukegan in Illinois groß geworden. Und ich bin mit meinem Vater oft am Strand lang gegangen und auch an der Feuerwehr vorbeigekommen. Mein Vater kannte alle Feuerwehrmänner. Einige von ihnen waren Verwandte. Und einer meiner Onkel starb beim Sturz von einer Feuerleiter. Und das brachte mich dazu, über Feuerwehrmänner nachzudenken. Was machen wir mit denen in Zukunft? Es wird eine Zeit kommen, wo die Häuser brandsicher sind. Dann haben viele Feuerwehrleute keinen Job mehr. Also habe ich sie Feuer legen lassen, anstatt sie zu löschen. Dass Bücher den Flammen zum Opfer fallen, das liegt an Rays brennender Leidenschaft für Literatur und Comics. Von klein auf verschlingt er die Geschichten von Buck Rogers oder Flash Gordon. Sein erster eigener Roman entsteht dort, wo die Bücher wohnen. Ich schrieb die erste Fassung im Keller der UCLA Library, weil ich kein Büro hatte. Es gab dort Schreibmaschinen, die man für 10 Cent die Stunde mieten konnte. Ich nahm einen Sack voll Zehner mit und gab $9.80 aus. Und dann war der Groschenroman fertig. Er erschien im Science Fiction Magazine und später habe ich ihn auf 50.000 Wörter erweitert. Und er wurde zu dem Roman, den Sie heute kennen. Und diese Liebe zu den Büchern führt eben dazu, dass er sich natürlich auch mit der Zerstörung auseinandergesetzt hat. Das ist einmal im Nationalsozialismus. Das andere ist eben auch durch die Zensur und die Überwachung von Buchproduktionen unter Stalin. Und das dritte sind verschiedene Beispiele über das Verbrennen von Büchern in mittelalterlichen Bibliotheken. So anything that touches the library touches me, huh? Und weil ich ein Bibliotheksmensch bin, berührt mich alles, was auch die Bibliothek berührt. Und ich war sehr besorgt darüber, was in der Welt vor sich ging. Es gab Gerüchte während der McCarthy-Ära, nichts Substanzielles, aber Bücher waren bedroht. Und später hat sich in Russland herausgestellt, dass sie dort Millionen von Büchern verbrannt haben. Ray Bradbury sieht rückwärts in die Vergangenheit und schreibt die Zukunft. Mehr als ein Dutzend Romane und ungezählte Kurzgeschichten beschäftigen sich immer wieder mit den Perspektiven der Menschheit. Fast so berühmt sind seine Mars-Chroniken geworden, in denen Menschen den Nachbarplaneten kolonialisieren und die Bewohner missionieren wollen. Bradbury ist buchstäblich ein Zeitreisender. Ja, und zwar wegen all der Ereignisse, von denen ich annahm, dass es erst viel später dazu kommen würde. Ich glaubte zum Beispiel, dass ich die Mondlandung als alter Mann erleben würde. Stattdessen war ich gerade mal 49 Jahre alt, also noch ziemlich jung. Ich reise in der Zeit, bin unterwegs in die Zukunft. Ich hoffe, dass wir auf dem Mars gelandet sind, bis es für mich ans Sterben geht. Ich wäre so gern der erste tote Mensch auf dem Mars. Dann könnte man meine Asche im Bradbury-Graben beisetzen, den man auf dem Mars nach mir benannt hat. Das wäre mein Wunsch. Dieser Wunsch konnte nicht erfüllt werden, denn Bradbury ist heute vor 5 Jahren in Los Angeles gestorben. Doch viele seiner Gedanken sind prophetisch. In Fahrenheit 451 pflanzt er zum Beispiel seiner Hauptfigur einen elektronischen Knopf ins Ohr. Und Jahre später kamen einige japanische Fernsehleute und sie hatten den ersten Radio-Walkman dabei. Sie setzten mir die Kopfhörer auf die Ohren und sagten, also habe ich irgendwie diesen verdammten Walkman erfunden. Über diesen drahtlosen Kopfhörer ist Feuerwehrmann Montag mit Faber verbunden, einem alten, belesenen Professor im Widerstand. Dr. Stefan Schustereder. Faber erklärt ihm einfach ganz klar, was den Menschen fehlt. Und das erste ist die Qualität der Aussage. Eine Seite reicht völlig aus, um sich zu informieren. Und der zweite Schritt, das ist dieser Zeitaspekt, dass die Menschen eben auch die Muße brauchen, um Informationen zu verarbeiten, um zu reflektieren, kritisch zu hinterfragen. Und das dritte ist das Wissen, das dann erworben wird, muss umgesetzt werden. Und das schalten sie natürlich in dieser Art, wie hier mit Medien umgegangen wird, in Fahrenheit völlig aus. Treffen diese drei Dinge auch auf das heutige Internetzeitalter zu? Ist das wahre Feuer das Dauerfeuer der ungefilterten Informationen? Die Gefahr ist natürlich da. Die Geschwindigkeit, mit der Informationen auf uns herabprasseln, über soziale Netzwerke, über die Nachrichten, das reduziert die Zeit, weil die Fülle einfach größer geworden ist und man gerade bei Studierenden oder auch bei Schülern den Eindruck hat, dass da das Filtern unglaublich schwierig ist. Im Roman ist der Staat der Feind des Lesers. Wer ist es heute? Ray Bradbury in seinem letzten ARD-Interview vor 10 Jahren. Es ist eine Mischung aus allem. Die Erfindung des Computers, der E-Mail, von all dem, was über Leitungen oder drahtlos durch die Luft zu uns in unser Heim eindringt. All diese Spielzeuge, nach denen wir süchtig geworden sind. Im Zentrum von all dem steht einfach ein bedauerlicher Mangel an Grips, an Intelligenz. Wenn wir noch mehr Fernsehen und noch mehr E-Mail wollen, müssen wir dafür sorgen, dass dahinter auch Grips steht. Im Moment kümmert sich niemand darum, aber wir müssen das leisten. And we're not doing the job, and we've got to see to that. Welche Fragen stelle ich an den Text? Welche Fragen stelle ich an den Urheber? An die Quelle, wo das herkommt? Das ist das, was wir üben müssen. Medienkompetenz. Medienkompetenz, absolut. Noch ist Zeit. Falls wir Lehrer, Schüler und Eltern wirklich prüfen, falls wir jeden für Qualität verantwortlich machen, falls wir dafür sorgen, dass jedes Kind in jedem Land nach dem 6. Schuljahr in Bibliotheken zu Hause sein kann, um wie durch Osmose zu lernen, dann werden unsere Drogen-, Straßenbanden-, Vergewaltigungs- und Mordstatistiken gegen Null sinken. Hier spricht der Liebhaber der Literatur und der Menschen. Tu, was du liebst und liebe, was du tust. Das sollte im Mittelpunkt deines Lebens stehen. Man sollte niemals etwas tun, was man nicht liebt. Die meisten Filme und Bücher heute werden von Menschen gemacht und geschrieben, die das Leben nicht lieben. Und diesen Menschen würde ich am liebsten in den Hintern treten und ihnen sagen, verdammt nochmal, Mann, du bist lebendig. Das ist ein Wunder, es ist großartig, du kannst lieben. Wenn du also deinen nächsten Film drehst, dein nächstes Buch schreibst, deine nächste Fernsehsendung moderierst oder die nächste politische Partei gründest, dann muss das aus Liebe zur Menschheit geschehen und um den Menschen beizubringen, wie man liebt. Mein Rat besteht also aus der Frage, tust du, was du liebst? Wenn nicht, dann ändere das und zwar sofort. So ist es kein Wunder, dass Ray Bradburys Dystopie Fahrenheit 451 nicht mit dem kulturellen Untergang endet. Fahrenheit endet mit Hoffnung. Feuerwehrmann Montag flieht aus der Stadt. Verfolgt von einem elektronischen Hund kann er in den Wald entkommen. Hier wohnen Menschen, die einen Weg gefunden haben, das Wissen vor dem Feuer zu bewahren. Das Wissen wird gerettet über das Lesen und über das Behalten. Und wir haben dann diese Widerstandsgruppe von Menschen, die Werke auswendig lernen. Das ist wirklich so einfach. Also es gibt da dieses eine Beispiel von einem Dorf, wo sie eine halbe Bibliothek haben, weil jeder in diesem Dorf ein anderes Buch auswendig kann. Und die Hoffnung, der Blick nach vorne ist einfach, dass man sagt, wenn die politische Situation anders ist, wenn Bücher wieder erlaubt sind, dann werden sich diese Menschen alle hinsetzen und sie niederschreiben. Die Leute werden einberufen werden. Einer nach dem anderen, um aufzusagen, was sie sich gemerkt haben. Und dann geht es wieder in den Druck. Bis zur nächsten Kulturdämmerung, wo wir vielleicht mit der ganzen vertrackten Sache nochmals von vorne anfangen müssen. Der Mensch zerstört die Kultur, aber er baut sie dann auch selber wieder auf und es ist so eine Art Kreislauf. Das ist ja gerade das Wunderbare am Menschen. Er lässt sich nie in dem Maß entmutigen und verrohen, dass er jemals aufhört, wieder von vorn anzufangen. Weil er genau weiß, es lohnt sich. Am Ende ist das Feuer. Aber dann beginnt wieder das Wort. Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an Ray Bradbury, der heute vor 5 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.